Aus den Aufzeichnungen, die es über die Menschen in den Internierungshäusern gibt, sollte man im Rückblick allerdings nicht versuchen, medizinische Diagnosen abzuleiten. Wichtig ist, wofür diese Menschen standen. Für die Abwesenheit von Vernunft, für das offensichtlich Falsche. Mit den Menschen in den Internierungshäusern wurden im 17. Jahrhundert nun zwei Dinge getan. Einerseits wurden sie versorgt, damit sie überlebten. Das war die Gnade, die christliche Nächstenliebe, zu der die abendländische Gesellschaft sich verpflichtet sah. Andererseits wurden sie zur Arbeit gezwungen, zu einfachen, stupiden Arbeiten, für die man den billigen Bevölkerungsüberschuss gut gebrauchen konnte, und ihrer Rechte beraubt. Indem man die Armen beschäftigte, glaubte man auch, ihnen eine Chance auf Heilung zu geben. Natürlich funktionierte das nicht, da die Zustände in den Spitälern die Verfassung der dort lebenden Menschen nur verschlechterten. Für sie galten die Gesetze des jeweiligen Landes nicht. Die Anstalten hatten eigenständige Direktorien. Und in England regelten Ende des 17. Jahrhunderts sogar privatwirtschaftliche Unternehmen das Leben dort.